Abschnitt 19 aus Der Lärm von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünftes Kapitel: Rechtsschutz wider den Lärm, Teil 3. Sechstens: Gewerbeordnung, Paragraf 26. Wir wollen nunmehr sehen, welche Handhaben neben Strafrecht und Zivilrecht schließlich das Verwaltungsrecht im Kampfe wider den Lärm zu bieten hat. Ich kann aufgrund des Paragraphen 26 eine doppelte Klage gegen die Lärmstörung einleiten. Einmal die Herstellungsklage, sodann die Entschädigungsklage. Das heißt, einmal die im Eigentumsrecht wurzelnde dingliche Störungsklage, die sogenannte Actio Negatoria, sodann die ungleich erfolgreichere deliktische Schadenersatzklage. Für die erste kommen folgende Paragraphen des BGB in Betracht: 1004, 1011, 1017, 1027, 1065, 1134, 862. Für die zweite der Paragraph 823. Gesetzt nun, ich erhebe den negatorischen Einspruch nach Paragraph 1004, so heißt das, dass ich die Herstellung von Einrichtungen fordere, die mich gegen Benachteiligung durch Lärm und Geräusch beschützen. Werde ich mit dieser Forderung abgewiesen, dann kann ich immer noch die in der Regel günstigere Klage auf Schadloshaltung für die von mir nachgewiesene Benachteiligung zu führen versuchen. Hierbei kommt jedoch eine wahrhaft teuflische Ironie des bürgerlichen Rechtes zutage. Die Gesetze beschützen und sichern das Eigentum. Sie bestrafen in allen Ländern den Diebstahl weit strenger als die Körperverletzung, das Eigentumsdelikt grausamer als die Ehrenkränkung. Sie beschützen die Habenden, die Possessoris, aber sie kennen keine Schädigung, die sich nicht auf Schädigung an Geld und Gut zurückführen lässt. Eine Klage wider Lärm und Geräusch kann somit nur dann geführt werden, wenn ich eine bezifferbare Vermögensbeschädigung geltend machen kann. Eine Klage wider Emissionen, die meinen Erwerb nicht schädigen, würde als unwesentlich im Sinne des Paragraphen 906 zurückgewiesen werden. Hinzu kommt folgendes unsägliche psychologische Moment: Eine Klage nach Paragraph 1004 kann nur dann geführt werden, wenn eine Beeinträchtigung unmittelbar durch die Sinne, nicht aber wenn sie nur vermittelst des Denkvermögens empfunden wird. Daher kann ich gegen nicht substanzielle Emissionen, zum Beispiel gegen einen benachbarten Bordellbetrieb, aufgrund der Negatoria keine Klage führen. Gesetzt nun, ich reiche gegen sinnfälligen Lärm eine Emissionsklage ein, was wird dann geschehen? Es wird zunächst bei Klage nach § 26 der Gewerbeordnung eine Kommission an Ort und Stelle erscheinen. Ein Verwaltungsbeamter prüft nach, ob der Lärm, der meinem Gehirn angeblich die Arbeit erschwert, auch seinem Gehirn das Denken unmöglich machen würde, was aber in der Regel nicht der Fall sein wird. Eventuell kann auch ein medizinischer Sachverständiger vom Gericht beauftragt werden, nachzuprüfen, ob das, was mir in die Nase duftet, auch in dem zufälligen Zeitpunkt seines Erscheinens ihm in die Nase duftet, oder ob die grelle Lichtwahrnehmung, die mein Auge schädigt, auch ihm schädlich erscheine. Konstatiert der medizinische Sachverständige, dass die Einwirkungen auf die Sinne sich wohl aushalten lassen, dann ist eine Emissionsklage im Zivilrechtswege überhaupt nicht mehr möglich, denn die Verwaltungsbehörde hat die Macht, nach 19 Absatz 2 und 17 bereits die Klagemöglichkeit niederzuschlagen. Zudem aber liefert die Gewerbeordnung dem vexatorischen Nachbar eine ganze Reihe anderer Handhaben. Sie bietet ihm einen Schutz gegen die Klage auf Lärm, nicht aber mehr Schutz gegen seinen Lärm. Der Emittent ist zum Beispiel nicht verpflichtet, mir oder meinen Vertretern Zugang oder Einblick in seinen meine Nervenruhe störenden Gewerbebetrieb zu gestatten. Er kann ferner selbst dann, wenn ein Zivilgericht auf Abstellung einer das Nachbargrundstück schädigenden Anlage erkennen sollte, nochmals den indirekten Einspruch der Verwaltungsbehörde anrufen, die jeder Veränderung im Betriebe seiner Anlage ihre Genehmigung verweigern kann. Da er nicht auf Herstellung konkret bezeichneter Schutzmaßregeln verurteilt werden kann, Fußnote RG 36 Nummer 42, Ende Fußnote, sondern nur dazu exzessive Emissionen im Sinne von § 906 künftig zu unterlassen, so kann der Exequent insbesondere die Ausrede gebrauchen, dass sich sein ganzer Betrieb inzwischen vergrößert oder verändert habe, sodass es sich nun nicht mehr um exzessive, sondern um erlaubte Emissionen handle, worauf die ganze Klage und Untersuchung wieder von Neuem losgehen müsste. In der Regel gelangen daher diese Emissionsklagen nie zu einem Abschluss. Mir ist sogar ein epinöser Streitfall bekannt geworden, in dem ein auf dem Lande lebender Privatmann die dingliche Störungsklage gegen eine benachbarte chemische Fabrik führte, deren Einrede nach 906 abgewiesen und für die eine Betriebsabänderung verfügt wurde, worauf dann die dem Kläger übelgesinnte Verwaltungsbehörde dem Fabrikanten zu Ungunsten des Klägers eine Konzession zu dem von der Zivilbehörde verfügten abgeänderten Verfahren versagte, wonach alles beim Alten blieb. Fußnote: Hierzu Gallenkamp, der privatrechtliche Inhalt der Paragraphen 17, 19 und 26 der Gewerbeordnung, Sächsisches Archiv für bürgerliches Recht, Band 1, 1891, Seite 705 bis 731. Gallenkamp führte aus, dass die Verfügung einer Instanz, entweder der Verwaltungsbehörde oder des Gerichts, genüge, um das Bestehen genehmigungspflichtiger Anlagen zu hindern. Wir sehen in der Praxis, dass die Verwaltungsbehörde genug Wege besitzt, um sich über privatrechtliche Verfügungen hinwegzusetzen. Ende Fußnote. Gegenüber diesen Erschwerungen der Klage nach § 26 GO verschlägt es nur wenig, dass die Gewerbeordnung im Gegensatz zur Zivilklage nach dem bürgerlichen Gesetzbuch nicht nach dem Verschuldungsprinzip, sondern nach dem Veranlassungsprinzip verfährt. Das heißt, bei einer Lärmklage aufgrund der Gewerbeordnung wird nicht nachgeprüft, ob der schädigende Eingriff in meinen Rechtsbereich irgendein positives Verschulden des Lärmmachers in sich schließe, sondern nur, ob eine Schädigung und damit eine Verpflichtung zum Schadenersatz de facto vorliegt. Es liegt hier in der Tat ein sehr gewichtiger ethischer Unterschied zwischen Gewerbegesetz und Zivilgesetzgebung vor. Nur ganz ausnahmsweise knüpft das weit modernere bürgerliche Gesetz an unverschuldete Schadenszufügung eine Ersatzpflicht. Eben darum aber ist die Lärmklage nach § 906, 907 so vollkommen aussichtslos und unnütz. Eine Einsicht in die Schädigung, geschweige denn ein Wille zur Schädigung, wird ja in all dem ganz natürlichen Gelärme rücksichtsloser, grober, unerzogener Menschen wohl fast niemals nachzuweisen sein. Sie lärmen und leben eben naiv. Selbst dann nun aber, wenn ich meinem Schädiger eine gewisse Bewusstheit der Schadenszufügung nachweisen könnte, so böte ihm in der Vorinstanz wie in der Vollstreckungsinstanz das bürgerliche Gesetzbuch genug Handhaben, um der Verurteilung nach § 906 zu entgehen. Er kann sich auf Selbsthilfe, gesetzliche Befugnis, gewerbliche Konzessionen berufen. Viele Paragraphen lassen sich zu seinen Gunsten wenden, zumal 906, dann 907 bis 923, ferner 229 bis 231, auch 227, 228 und so weiter. Zur Not wird er den Einwand des eigenen Verschuldens nach § 254 vorbringen können. Er wird sagen, dass ich bei der von der Verwaltungsbehörde nach § 17 GO in dem der Konzessionserteilung vorangehenden Administrationsverfahren zur öffentlichen Kenntnis gebrachten Genehmigung der lärmführenden Anlage auf einen mir drohenden Schaden ja rechtzeitig aufmerksam gemacht worden sei, damals aber sei kein Einspruch von mir oder sonst wem erhoben worden. Schließlich vermag er auch die nach § 906 versuchte Klage auf § 826, illoyale Schadenszufügung, überzuwälzen, wonach er, da ihm keine Schikane nachweisbar ist, kaum verurteilt werden kann. Kurz, die dingliche Störungsklage wider den Lärm ist so gut wie vollkommen aussichtslos. Siebtens. Wie aber steht es mit einer deliktischen Schadenersatzklage? Auch hierbei wird in der Regel gar nichts herauskommen. Man braucht nur die in der juristischen Literatur vorliegenden Erläuterungen zu § 26 GO durchzusehen, um sicher zu wissen, dass man mit einem so subtilen, ungewohnten Klagegegenstand, wie es die Schädigung durch Lärm ist, nichts als ein mitleidiges Achselzucken oder ein Lächeln der Schadenfreude von Seiten der Richter einernten wird. Da heißt es zum Beispiel, der Beschuldigte ist ausschließlich verpflichtet, solche Handlungen vorzunehmen, die von jedem vernünftigen und redlichen Menschen zum Schutze des eigenen oder fremden Lebens, Gesundheit oder unter Umständen auch wertvoller Güter in der gegebenen Lage nach den gewöhnlichen und gesunden Verkehrsanschauungen erwartet werden. Fußnote. Hierzu 823 BGB, § 303 folgende, StGB auch 826 BGB. Ende Fußnote. So viele Worte, so viele Phrase. Man sage mir nur klipp und klar, ob die normale Arbeitskraft meines Gehirns für Deutschland ein minder wertvolles Gut ist als die Saugpumpe im Hofe eines Schnapsbrenners. Man sage mir, wie denn gewöhnliche und gesunde Verkehrsanschauungen eigentlich aussehen, wie der vernünftige und redliche Mensch eigentlich beschaffen ist. Auch sollte man doch bedenken, dass das, womit der Mensch fremdes Leben vernichtet, nahezu immer zur Hebung seines eigenen Lebens unternommen wird. Bei jeder Klage nach § 26, die voraussetzt, dass dem Emittenten die gewerbepolizeiliche Konzession zur Seite steht, ist von besonderer Wichtigkeit dieses, dass ich nur auf zweierlei einklagen kann. Erstens auf Herstellung von Einrichtungen, die den Lärm mildern, zweitens auf Schadloshaltung für den durch Lärm erlittenen Schaden. Dahingegen kann ich nicht auf Einstellung des lärmenden Betriebes klagen. Eben dieser Umstand, dass die Klage auf Unterlassung im modernen Rechte beseitigt ist und durch die Klage auf Herstellung praktikabler Einrichtungen ersetzt wurde, stellt einen tiefen Eingriff in das Eigentumsrecht dar. Der lärmende Emittent wird auch im Falle der Verurteilung lediglich verpflichtet, tunliche Schutzvorrichtungen durchzuführen. Mir, dem Kläger, aber wird anheimgegeben, solche Vorrichtungen ausfindig zu machen, die mich vor dem Lärm schützen, ohne doch meinem Gegner irgendwie wehe zu tun. Jeder meiner Vorschläge kann aber durch einen von meinem Gegner hinzugezogenen Fachmann abgelehnt werden. So wird denn selbst mit der Verurteilung zu praktikablen Einrichtungen nach § 26 GO praktisch gar nichts erreicht sein. Wofern nun die praktikablen Einrichtungen sämtlich untunlich befunden werden, so kann ich freilich zu der zweiten Forderung auf Entschädigung übergehen, ohne dass dem Gegner der Einspruch der Klageänderung zusteht. Fußnote: Hörle, Verwaltungsarchiv 1902, Seite 386, Ende Fußnote. Nunmehr aber kann der Gegner zunächst mit Erfolg nur für die pro futuro zu erwartenden Schädigungen mir einen Ersatz einräumen. In diesem Fall ist er nicht verpflichtet, für den vor Erhebung der Lärmklage erlittenen Schaden irgendwie aufzukommen. Fußnote: Rocholl, Rechtsfälle aus der Praxis des Reichsgerichts 2, 379 folgende, dazu Seuferts Archiv 60, Nummer 218. Ende Fußnote. Da nun gerade bei Lärm die Nachweisbarkeit künftiger Vermögensbeschädigung nicht möglich ist, andererseits die Klage auf praktikable Einrichtungen, wie wir gesehen haben, faktisch ohne Erfolg bleibt, so bietet die Gewerbeordnung überhaupt keinen Rechtsschutz wider den Lärm. Was auf dem Papier der Gesetzbücher steht, ist demgegenüber ganz belanglos. Das ist nur die Rechtskulisse. Die nackte Wahrheit ist unsere absolute Ohnmacht und Schutzlosigkeit gegen den Lärm. Es ist somit schließlich unter allen Umständen nur unweise, gegen ihn Klage zu erheben. Denn ubi nihil vales, ibi nihil velis. Ende von Abschnitt 19. Gelesen von Klaus Missfeld.